Yeah. Meine Leute sagen Osama, wir haben Palava. Und ich lade den Colt und trage Gabbana. Überrage den Standard und bin das Licht am Ende des Tunnels. Ich mach dir ein Ende mit Bullets. Gegen mich sind deine Hände gebunden. Ich bin auf den Straßen und handle die Kunden. Trinke Whisky und werde betrunken. Kauf dir die Bravo und schau dir Summer an. Doch die Leute labern dann. Mein Opa hasst mich, denn ich trinke auch im Ramadan. Ich bin für Stress bereit. Summer, der Erste, der bei Beef zum Messer greift. Ich bin halt im Islam, auf dem Weg nach Mekka. Halten nicht an, doch halten Barettas. Ich bring deiner Bitch bei, leise zu stöhnen. Das ist der German Dream, du musst dich an die Scheiße gewöhnen. Halt die Ohren steif, Homie, und schieb dir keine Krisen. Ich hab Lederjacken, die so teuer sind wie deine Miete. Ey, yo, Summer Jam, dieser Typ ist wirklich Hammer, man. Mit Flows, als wären sie vom anderen Stern. Es gibt da draußen viele Rapper, aber damn, nicht einer von ihnen ist so wie Summer Jam. Denn dieser Typ ist wirklich Hammer, man. Mit Flows, als wären sie vom anderen Stern. Es gibt da draußen viele Rapper, aber damn, nicht einer von ihnen ist so wie Summer Jam. Ich rappe und bin am Touren. Geh in die Schule und schreib die Klausuren. Geh auf die Straße, bleib G und Klauren. Keiner Biss wie dieser scheiß Türke. Geht in den Club und trinkt Whisky mit Eiswürfel. Und geht die Sonne auf, bin ich der King da draußen. Fick Fußball, hier gibt es keine Winterpause. Viele behaupten, dass ich der Boss sei. Ich behaupte mich, du kannst nach dem Kopf schreien. Doch unsere Knarren bleiben rostfrei. Ich box Zeilen durch kräftige Speakers. Kauf dir die Bravo Echo, testet die Sneakers. Und du weißt, was drin ist. Kauf dir das Album Summer Jam und du weißt, was drin ist. Vergiss den Rest, ich bin im Biss mit Tracks, die dich durchdrehen lassen. Meine Bitches sind mit Outfits, die dich durchsehen lassen. Denn ich bin durchgehend am Hustlen, also leg dein Geld in die Kasse. Summer, ey, yeah. Yo, Summer Jam, dieser Typ ist wirklich Hammer, man. Mit Flows, als wären sie vom anderen Stern. Es gibt da draußen viele Rapper, aber damn, nicht einer von ihnen ist so wie Summer Jam. Denn dieser Typ ist wirklich Hammer, man. Mit Flows, als wären sie vom anderen Stern. Es gibt da draußen viele Rapper, aber damn, nicht einer von ihnen ist so wie Summer Jam. Sag mal, was geht ab, Bruder? M. Gleasy in the motherfucking house. Yeah.